noch zu wagen in diesem unserem Land. Wer trägt in kommenden Tagen die Fackel in der Hand? Wer trägt in kommenden Tagen die Fackel in der Hand? Wir Jungen werden es wagen aus schwerem dunklen Fahrt. Unsere Henkel werden dann sagen, mein Vater hat's gewahrt. Jungen werden es wagen auf schwerem dunklen Pfad. Unsere Henkel werden dann sagen, mein Vater hat's gewagt. Wer dringt dann vor ins Neue, wer bricht der Feinde hart? Wer kämpft ohne Reue an jedem dunklen Tag? Wer kämpft ohne Reue an jedem dunklen Tag? Wir Jungen werden es wagen aus schwerem dunklen Fahrt. Unsere Henkel werden dann sagen, mein Vater hat's gewagt. Wir Jungen werden es wagen aus schwerem dunklen Fahrt. Unsere Henkel werden dann sagen, mein Vater hat's gewagt. Lässt die Trommel klingen mit mächtigen lauten Ton. Wer wird nach vorne dringen, Kamerad, es wird sich lohnen. Wer wird nach vorne dringen, Kamerad, es wird sich lohnen. Wir Jungen werden es wagen aus schwerem dunklen Fahrt. Unsere Henkel werden dann sagen, mein Vater hat's gewagt. Wagen aus schwerem dunklen Wald. Unsere Henkel werden dann sagen, mein Vater hat's gewagt. Mein Vater hat's gewagt.